Mondsteinflug, der Sailor Moon Podcast, wo wir mit tollen Gästen rund um Canon, Fandom und Metathemen ziemlich viel zu labern haben. Hallo und willkommen beim Mondsteinflug, einem der beiden besten Sailor Moon Podcasts Deutschlands, heute mit dem Thema Chibiusas Tagebuch. Und das sind die Manga-Kurzgeschichten aus den Manga, aus den hinteren Manga-Bänden, und dafür haben wir wieder eingeladen Flora. Hallo Flora. Hi. Ja, und als Gastgeber wieder Meso und dank Schulschließung auch Rusty. Ja. Ja, das haben wir also letztes Mal auch schon gemacht, dass wir die Kurzgeschichten gelesen haben, und wir haben einfach noch ein paar davon übrig. Und ich war jetzt nicht super begeistert, schon von Anfang an diese Chibiusa-Dinger zu machen, und habe sie nochmal gelesen. Und dann ging's, aber wir haben jetzt drei, die wir heute machen wollen, und zu einer habe ich eine Meinung, nämlich, dass ich sie eigentlich nicht machen wollte. Aber wir machen sie schön der Reihe nach. Das ist der Band 1 von den Kurzgeschichten. Immer noch. Man merkt auch, definitiv. Also das sind ja die allerersten in dem Band. Und man merkt auch, dass das frühe sind. Man merkt, dass die irgendwie allerhöchstens irgendwie während S gemalt wurden. Passen da auch in die Zeit relativ gut rein. Aber ja, es sind halt Chibiusas Bildertagebuch, heißt die Serie, sind drei Geschichten. Die erste ist Neue Schülerin, wo sie neu in die Schule kommt. Die zweite ist die Tanabata-Geschichte. Und die dritte ist die Karies-Geschichte, die wir auch so ein bisschen in Anlehnung verändert, auch in Super S dann haben. Ja, und es sind wirklich riesen Qualitätsunterschiede, finde ich, auch von der, also die wir letztes Mal gemacht haben, was die Senshi im Prüfungsstress waren, die waren so schön. Ja. Und die Chibiusa-Dinge sind eben nicht so schön. Aber es fängt gut an. Also wir kriegen erstmal hier in der Neuauflage eine Menge farbig gedruckte Seiten. Das fand ich schon mal sehr schön. Es ist schon schön gezeichnet. Sie hat eine Menge Klassenkameraden. Sie hat wieder diesen Ryusuke und sie hat Momochan. Kiyosuke, ja. Kiyosuke finde ich ja, muss ich sagen, den hatten wir ja schon in Nebenspuren. Aber den mag ich ja auch. Vor allen Dingen auch die Beziehung zwischen Kiyosuke und Momo. Das finde ich ja eigentlich ganz süß. Ja. Neu, also wir haben aber ganz viele andere Mitschüler aber in der Geschichte auch noch von Chibiusa. Inklusive einem kleinen Sorano, der schon wieder ein kleiner Umino ist. Also die laufen rum. Da gibt es irgendwo. Die sind aber auch immer sehr nett. Gut gedüngt. Sagen, ja. immer schön. Die sind ja alle ein bisschen geklont immer. Ja, aber natürlich sind die alle ein bisschen geklont. Aber ja, ich mag halt Momo und Kiyosuke. Kiyosuke mit seinem Sailor V-Button, das finde ich an sich ganz süß, der halt so ein bisschen auf großer, cooler Junge macht. Ja. Und dann aber auch einer ist, der am meisten Angst hat später. Und aber ja. So. Ebenso Szenen aus Chibiusas Schulalltag. Und sie nehmen mir ein bisschen zu viel Raum ein, aber meinetwegen. Ja, also, ja, das ist sowieso, diese Chibiusas Tagebücher, da ist die Hauptperson einfach natürlich Chibiusa. Ja. Chibiusa und ihr Leben. Das, muss ich sagen, war noch nie mein Ding. Ja. Somit, aber naja, dafür, dass es eben Chibiusa und ihre Klasse und ihre Leute ist, ist es ganz süß gemacht. Auf jeden Fall gibt es diese Lyrica-Chan. Ganz blass, ganz helle Haut, sucht sich jeden Tag jemand anderen aus, der sie nach Hause bringt von den Jungs in der Klasse. Mhm. Und die kommen, owei, am nächsten Tag, sind nie nach Hause gekommen, spurlos verschwunden, bleiben auch bis zum Ende spurlos verschwunden. Also diese Jungs sind tot. Ja, das ist der Negativ, weil es ist ja... Was es macht, ist diese bisschen Horrorelemente. Und das haben wir oft in Japan, weil man im Sommer scheinbar sich da Gruselgeschichten erzählt. Und wir haben es so oft in japanischen Serien, dass es so eine Horror-Episode gibt, wenn sie an den Strand fahren im Sommer mit Feuerwerk, und dann wird da irgendwas Gruseliges gemacht oder so. Geistergeschichten sind ja auch sehr verankert in der japanischen Kultur. Und eine Comedy-Gruselsache funktioniert ganz gut für mich. Ja, das aber stimmt. Dass diese Kids eben nicht zurückkommen. Ja. Das wäre jetzt in einer Fanfiction ein Dealbreaker, wo ich sage, ich bin ein bisschen, Vor allen Dingen, weil es eben Kinder sind. Ja, eben. Es ist nochmal was anderes, wenn es irgendwelche Erwachsenen sind, aber weil wir extra die Kindergeschichte genommen, und am Ende wird es halt auch nicht mehr thematisiert. Ja. Die sind halt einfach weg. Was ich ganz süß finde, also Der Coup an der Sache ist natürlich, dass Lyrica eine Vampirin ist. Man sieht sie, offensichtlich sieht man sie Blumen essen, und das ist der Hinweis für alle, dass sie eine Vampirin ist. Das, also den kulturellen Aspekt, der war mir noch nicht ganz geläufig. Aber auf jeden Fall hängt Chibusa dann mit dem Rest des Sailor Senshi ab, und die nehmen einfach ganz klar hin. Also ne, Amy liest vor aus einer Enzyklopädie. Ja. Und offensichtlich ist das felsenfest sicher ein Vampir. Und da gibt's sie wissen auch alle, was es dagegen gibt. Auf der Seite gibt es zwei schöne Dinge. Zum einen erinnert es mich an die Vampir-Musicals. Sarah Mew hat ja so einen Dreiteiler mit Vampiren. Und ich frage mich, ob die von der Kurzgeschichte inspiriert sind. Kann sein. Das könnte sein. Und da haben wir auch in dem, also ich habe bisher nur die erste Folge gesehen. Wir haben auch einen, wir haben zwei Episoden gemacht zu dem ersten. Last Dracul heißt das erste. Das erste heißt Last Dracul, aber wir haben, wie gesagt, zwei Episoden lang drüber gelabert. Grüße gehen auch raus an unseren lieben Gast. Wie hat sie ich bin immer so schlecht mit Namen. Sie hat, wir haben neulich wieder haben wir uns geschrieben. Sie ist zeitlich sehr eingespannt und kann gerade keine Sachen mehr machen, aber sie postet, hat super Sachen immer gepostet und hat viel Ahnung gehabt. Ich glaube, das schwenken wir auch raus. Jedenfalls, in dem Last Dracul Musical gibt es auch die Szene, wo Ami plötzlich Dinge weiß über Homunculi. Sie weiß wirklich Details über Dinge, also über mittelalterlichen Alchemismus. Und über was die alles mit Sperma und Blut gemacht haben. Ja. Wo ich dachte, Ami, warum? Ja. Und das ist ja auch so eine Ami-Warum-Szene. Ja, sie trägt es auch immer so stockernst vor, auch hier wieder. Das ist echt großartig. Aber ja, auf jeden Fall können wir festhalten, in der Sailor Moon-Welt sind offensichtlich Vampire kennen. Die gibt es einfach. Und was wir in dieser Kurzgeschichte auch haben, ist eins meiner Lieblings-Manga-Bilder, nämlich Mako mit ihrer Zigarette. Und darunter ist, das ist nur eine Schokoladenzigarette. Ja, klar. Und sie hat eben ein bisschen mehr diesen Mädchen Delinquent-Look. Ja. Den Mädchen-Yankee-Look. Ja. Ihre Reaktion ist aber die Geistes. Sie sagt, klar, ganz klar, was wir machen können, wir gehen Yakiniko essen. Weil Grillfleisch ist ja getränkt in Knoblauch und Knoblauch ist die Sache dagegen. Also gehen sie alle los, es freut sich. Ja. Was auch lustig ist, dass Usagi die ganze Zeit auch Usagi hat die ganze Zeit auch Schiss so. Ja. Usagi so als Ami so die ganzen Eigenschaften auflistet so. Usagi so, du machst mir Angst. Oder jetzt auch damit an. Ja, oder später als Minako und Rei noch Tipps geben, wie man Vampire erledigt. Ja. Ja. Auf jeden Fall am nächsten Tag Kiyosuke, Sorano, der Umino-Verschnitt und Momo und Chibusa machen sich dann eben in diese Botschaft, die eben auch als ein großes westliches Geisterhaus gezeichnet ist, auf, um eben Lyrica zu besuchen, die dort wohnt. Dort sind natürlich erstmal Gräber und und das die Mama. Das ist auch ein bisschen wie in Sarah Mew, das haben wir im zweiten Sarah Mew Musical und das haben wir auch in Last Dracul. Chibiusa stapft einfach völlig furchtlos in das Versteck der Bösewichte und verlangt Antworten oder verlangt, dass ihr Dinge passieren und es geht einfach furchtbar schief. Ja. Und das ist ja auch dieses, warum müssen diese Achtjährigen hier alleine in ein irgendwo eindringen, wo sie ja wirklich Angst haben. Aber es hat zumal wir ja geklärt haben, das sind Vampire. Aber sie sind zu dritt, nein, sie sind zu viert. Das ist schon okay. Und es ist eben ein bisschen dieser. Ja, es sie sind Comedy, zu viert, aber natürlich verloren. Es hat diesen Gruselgeschichten-Look. Es ist niedlich. Ja. Eigentlich sind die vier echt niedlich. Und wir haben Proto Umino ist dabei, dann der Angeber aus ihrer Klasse, den Chibusa auf den ersten paar Seiten zusammengefaltet hat. Und also verbal, das kann sie sehr gut, weil in den Seramius ist sie eigentlich die gemobbt wurde von ihren Klassenkameraden in der Zukunft. Und hier sieht man in der Gegenwart, hat sie kein Problem, selbstbewusst aufzutreten. Und sie, wenn einer versucht, ihr blöd zu kommen, sagt sie, hey, das ist doch echt Kindergarten hier. Ja. Und dann ist er geknickt. Und der hat sich mit ihr super angefreundet. Momo-chan ist dabei. Und der Uino-Verschnitt. Momo-chan mit ihrer chinesischen Haar, mit ihrer Haube da. Ja, die auch, wir lernen auch was über die beiden. Momo-chan, Eltern haben ein China-Restaurant, wird gesagt, und die von Kiyosuke einen Ramenladen. Das ist eigentlich super. Da müssen wir. Warum hat Usagi nicht solche Freunde? Ja. Wir vergessen auf jeden das Fall ist Momo. Und Chibiusa ein bisschen verschwendet. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ernsthaft. Das stimmt. Aber okay, wir haben dieses Gruselding. Es ist okay, weil dann die Mutter von Lilika tritt auf und Lyrica. Und Lyrica, genau. Beißt Momo im Endeffekt. Ja. Und dann kommt, das finde ich auch eigentlich, muss ich sagen, süß. Wir haben hier Auftritte von Sailor V in den. Ja. Denn Minako und Usagi kommen zu Hilfe und es sind nicht Sailor Moon und Sailor Venus, es sind wirklich Sailor Moon und Sailor V. Später auch nochmal. Ja, und Kyosuke hat ja eben diesen Sailor V-Button. Total schön. Da hat sich bestimmt Naoko Takeuchi einen Wunsch erfüllt, die zwei. Ja, total. Das ist so, wirklich, das weiß ich sehr zu schätzen. Ja, auf jeden Fall, sie sind schnell besiegt. Es gibt noch dieses süße Panel von Chibiusa, die dort offensichtlich nicht, entweder auf jeden Fall dort nicht mitmacht oder vielleicht noch nicht Chibi ist. Aber sie macht den Mund auf und hat die Knoblauchattacke. Ja, das fand ich auch. Also das ist, hält sich bis jetzt gut die Waage hier mit Gruseleffekt und Komik. Und es ist ehrlich gesagt auch alles so ein bisschen hinskizziert manchmal, wo man nicht genau weiß, was passiert. Und am Ende ist es auch ganz süß. Aus irgendeinem Grund verwandeln sich die Vampire, wenn sie besiegt sind, zurück in Blumen. Knoblauch. Und am nächsten Tag hat Kyosuke neben einem Sailor V-Button auch einen Sailor Moon-Button. Im Namen der Elternvertretung des Mondes. Ich war schon Elternsprecherin oder Elternvertreterin, das ist ganz lustig. Das stimmt, das ist großartig. Deswegen mag ich sowas. Ja. Und grausamer Tod. Chibiusa abends im Bett, die sagt, ich will auch schnell so eine coole Kriegerin werden. Ja. Und das ist natürlich das, was viele, die in sehr jungem Alter Sailor Moon gesehen haben, gesagt haben, warum ihnen Chibiusa gefällt. Sie hängt eben mit diesen coolen Kriegerinnen ab und möchte auch so werden. Da haben sich viele sehr junge Zuschauerinnen schon wiedergefunden. Also ich finde die Geschichte süß. Ich fände sie süßer, wenn es nicht um Chibiusa und ihre Freunde ginge, sondern tatsächlich um die Mädels. Aber an sich ist das niedlich. Da kann man nichts sagen. Das ist eine süße, kleine. Sie hätten die Klassenkameraden zurückbringen müssen zum Schluss. Genau. Aber ansonsten, wirklich, ist es nett erzählt. Ja, es hat die typischen Vampir-Elemente, aber es ist auch kreativ, dass die Kinder sich mit Knoblauch essen. Dass sie Kinder Knoblauch essen und dann sind sie geschützt. Das ist schon klasse. Ja. Also die nächste Geschichte ist. Nichts dagegen. Die nächste Geschichte ist die, wo ich gesagt habe, lass es uns überspringen. Das ist die. Genau, Mesohass, die total ist, die Tanabata-Geschichte. Wir haben tatsächlich darüber ja aber auch schon mal geredet, und zwar in unserer Kulturfolge. Denn unterliegend ist eben die Tanabata, das Fest am 7.7. jedes Jahres, um den es diese Legende gibt von Altea und Vega, die ein Liebespaar sind, die sich nur am siebten Tag des siebten Monats sehen können. Und deswegen, an dem Tag wünschen sich alle was. Und, die Story wird erzählt im Kapitel, aber das hat bei mir Fragen offen gelassen, weil hier wird einmal, es ist also Vega, ich weiß nicht, die haben sicherlich die Sternnamen, die sie in Japan haben, und bei uns wird es übersetzt mit den Sternnamen. Genau. Wir haben nämlich Vega und Altair, und ich habe es immer als Altair ausgesprochen als Kind, das stimmt, aber es scheint stimmt. Altair zu sein. Ja. Also ich kann dir nicht genau sagen, ob es Altair oder Altair ist. Ich habe das Wort nur gelesen. Ja, wir haben so viele schöne arabische Sternennamen, wo ich nicht immer weiß, wie man sie ausspricht. Ja. Aber wir können ihn Altair nennen, weil wir das oft aus in englischsprachigen Serien habe ich so gehört, und dann können wir das machen. Jedenfalls Vega und Altair, das sind sehr, sehr auffällige Sternbilder übrigens. Das ist die Leier und der Adler, und die sind, das ist das Sommerdreieck. Also Vega und Altair sind eigentlich nur Sterne, oder? Nee. Nein, Vega und Altair sind die Hauptsterne von den Sternbildern. Ja. Vega in der Leier, Altair im Adler. Ja, das meinte. Der Adler ist das auffälligste Sternbild im Sommer. Ich kenne mich damit nicht aus. Und es sind tatsächlich benachbarte Sternbilder, und die sind sehr schön. Also es ist wirklich schön. Wenn man gute Sicht hat bei Nacht im Sommer, kann man sie nicht sehen, und sie sind wirklich schön. Das ist eigentlich bei uns, nimmt man noch ein drittes oft mit rein, aber die beiden sind schön und sind durch die Milchstraße, glaube ich, also der Adler ist eigentlich genau in der Milchstraße. Ich weiß nicht, warum die durch die Milchstraße getrennt sind, aber okay. Ich habe es jetzt auch nicht mehr vor meinem inneren Auge so genau, aber die Idee ist, die Geschichte war, dass der Schöpfer sie verheiratet hat, weil sie beide so fleißig sind. Sie ist eine Weberin, er ist ein fleißiger Hirte, Und als sie verheiratet sind und nur noch sind miteinander, sie beide faul? Genau. Miteinander beschäftigt sind, und dann plötzlich heißt er nicht mehr der Schöpfer, sondern der Himmelskaiser. Und was ist das denn bitte für eine Figur überhaupt? Und da habe ich mich ein bisschen dran aufgehängt, weil da habe ich die Geschichte irgendwo, hatte für mich, war irgendwie schwer zu fassen für mich, weil ich ehrlich gesagt nicht weiß, wer ist wer und was macht er hier. Ja, das ist auch ein bisschen wischiwaschi, da gibt es verschiedene Versionen der Geschichte. Wir haben ja, ich meine, wer sich da noch ein bisschen mehr drüber informieren würde, wir haben ja da ganz lange drüber geredet in der Tanabata-Folge über, also in der Folge über eben die Feiertage. Mhm. Aber ja, in den meisten Geschichten, die ich sie kenne, sind es die Eltern, die natürlich irgendwelche Himmelskörper, Himmelskaiser, irgendwas sind, die sagen, das geht jetzt nicht mehr. Und diese Moral, denn dieses hat ja so ein bisschen, das ist eine Sage mit einer moralischen Botschaft, nämlich seid nicht so faul, sondern arbeitet gefälligst. Genau. Sonst kriegt ihr Ärger oder sonst, oder wer, also Le Floyd sagt immer, wer ficken will, muss freundlich sein. Und hier ist die Botschaft, wer ficken will, muss fleißig sein. Ja, genau. Und diese Botschaft wird eigentlich auch so ein bisschen thematisiert in der Manga-Geschichte. Nämlich, wie muss eine Frau sein oder wie muss ein Paar sein, wie muss ein Mann sein. Und die Kinder haben in Shibusas Klasse haben natürlich super kindliche Vorstellungen einer 8-9-Jährigen, wo Momo-chan sagt, also wer mich haben will, muss finanziell abgesichert sein. Und solche Geschichten. Das ist und furchtbar. Das wir haben sehr süß Michiru und Haruka, also das im Hintergrund. Andersrum, das Kopf sehen wir auch. Und sagen, oh, Kids. Ja. Wir sehen das ja auch wieder, auch meine Reaktion. Leider, aber genauso, da Mamoru ja in dieser Geschichte eigentlich nur da ist, um die Geschenke zu kaufen. Ja, er ist eben der finanziell abgesicherte Mensch, der hier, und die eifersüchteln dann über die Geschenke, aber was wir eben auch, wir haben Haruka und Michiru in der Story, und dann geht es die ganze Zeit nur drum, braucht eine Frau einen Mann, oder weil die Bösewichter nämlich den Mädchen versuchen einzutrichtern, nein, ihr könnt arbeiten gehen und braucht überhaupt kein Mann, die Frau von heute ist selbstständig. Und dann kommt das ist aber, ich muss sagen, das finde ich immer ganz, ganz aber amüsant. Wie dann eben die Bösewichtin, die ja dann Vega ist, wir haben schon mal drüber geredet. Nee, das sind nicht Vega, das sind ihre zwei benachbarten Standbildsterne. Ja, die nee, aber Vega ist trotzdem in der Mitte. Ja. Ne, Vega ist dabei. Also ja, die wirkliche Bösewichten sind die benachbarten Sternbilder. Aber die spricht und die so sauer ist und die, über die das, ne, das ist Vega selbst. Ah, richtig. Und okay. Sieht einfach so ein bisschen aus wie Wise Man die ganze Zeit. Ja. Finde ich sehr lustig. und die dann mit erhobener Faust auf Männer sind kein Verlass, wir brauchen keine Männer. und dahinter steckt, dass ihr Alter eben, wenn sie ihn anruft, ins Telefon geht. Genau. Und sie eben vermutet, dass er sich mit jüngeren, dünneren Frauen rumtreibt. Ja. Und er sagt, ja, das hätte ich zwar gern, aber ich bin verheiratet und ich mag dich eben doch zu sehr oder so. Also er sagt, eine zuverlässige Frau ist mir lieber als eine schöne, dünne Geliebte. Und es wird aber angedeutet, dass er wahrscheinlich beides hat. Nee, das finde ich nicht. Das finde ich gar nicht. Warum gehst du nicht ans Telefon, amüsierst du dich? Und er sagt nur, was soll das jetzt wieder heißen? Also, das lese ich da gar nicht drin. Aber die Sache ist, was ja eben angespielt ist, Tatsache, also dass er ja tatsächlich die sehen sich nur einmal im Jahr. Ja. Und ne, das ist, und sie sagt, sie ist so traurig und seit Jahren will sie nicht sehen und da hat es geregnet. Und das finde ich eine super süße Einbindung an sich, eben an diese Legende. Dieses, man betet um Tanabata rum für gutes Wetter, für wolkenlosen Himmel, damit die beiden sich sehen können. Weil die da zum einzigen Mal quasi gemeinsam am Sternenhimmel irgendwas. Das ich finde das nicht süß. Für mich ist die moralische. Ich hab ja am Anfang der Episode geschworen, ich unterbreche dich nicht. Also lass ich dich ausreden. Aber dann habe ich was zu sagen. Sorry. Ja, alles gut. Du darfst sie hassen, das Ding. Nein, die moralische Botschaft von der Sage ist für mich, dass diese grausamen Eltern einfach keinen Grund haben, sich so aufzuführen und diese Kinder ins Unglück zu stürzen der Himmelskaiser hat dieses Paar ins Unglück gestürzt und ich bin einfach kein Fan von dieser ganzen. Total, aber es ist einfach ein Feiertag und ein Teil dieses Feiertages ist es eben, dass die Sonne scheinen soll, damit die sich sehen können. Und deswegen ist ganz bildlich einfach in der Geschichte für Kinder die Moral dieses, sie war nicht, er hat sie nicht gesehen, denn es hat geregnet. Und dann mag ich die Kinder, die Interviews aus Klasse, die sagen, das, was taugt das eigentlich? Das ist doch eine Scheißgeschichte. Ja. Warum telefonieren sie nicht mal miteinander? Genau. Was soll das heißen, einen haben, den du nur einmal im Jahr sehen kannst? Ich würde das nicht wollen. Und ja, die Kinder haben auch eine natürliche Reaktion darauf. Genau. Also ne, natürlich, das sind ganz viele Elemente, die habe ich aber in fast all den in diesen Kurzgeschichten, und die hatte ich noch viel, viel mehr in der Geschichte, über die wir das letzte Mal geredet haben, mit eben diesen beiden Mädchen aus Chibusas Klasse und Pummelchen Mask. Wir haben hier wieder dieses, nur diesmal nicht auf den Jungen, sondern eben auf Vega, dieses, sie wird gezeichnet mit dicken Oberschenkeln, die nicht wirklich dick sind, ist einfach nur ein bisschen kurviger. Und das ne, Bodyshaming haben wir hier ganz viel drin. Haben wir aber in Sailor Moon allgemein, und das sind die 90er in Japan. Ja. Und da muss ich sagen, ne, ist scheiße, ist gut, aber ich sehe so ein bisschen. Aber ja, das haben wir immer wieder. Tatsächlich, und ehrlich gesagt, wenn wir schon Haruka und Michiru haben in dem Kapitel und dann fängt es an mit, Frauen brauchen nicht unbedingt einen Mann, da hätte ich gerne so ein kleines Bildchen in der Ecke gehabt von Haruka und Michiru, die nicken und sagen, yep. Ja. Aber es ist einfach so plakativ und primitiv und auch so schlecht plakativ, überlegt. Aber es sind natürlich einfach Grundschülerinnen. Ne? Es ist wieder Tibiusos Tagebuch, worüber die sich streiten. Es sind total banale Sachen. Was ich schön finde an der Geschichte, und das bleibt daran, ist, es wurde eine japanische Legende total verbildlicht in diese Geschichte. Wir haben einen Bösewicht, der tatsächlich einfach geschichtlich, mythisch, Folklore existiert. Wir haben eine Geschichte, eine Narrative, die existiert. Und ja, natürlich, es ist Tradition. Und welche Tradition ist nicht total sexistisch? Aber es transportiert sich eben nicht sehr gut in die Geschichte, weil die Geschichte sagt, eine Frau kann entweder arbeiten oder einen Mann haben. Und für Vega ist ja das Problem, dass sie aufgehört hat zu arbeiten, als sie verheiratet war und nur mit ihrem Mann ins Bett gefallen ist, und dann hat sie Ärger gekriegt. Also für sie ist es eben schon, sie kann entweder arbeiten und einen Mann haben oder keins davon. Dass eine japanische, moderne Frau eben sich entscheiden muss zwischen Liebe und Arbeit, das ist ja gerade nicht das Tanabata-Thema. Naja, es ist aber was sehr Japanisches. Es ist ja tatsächlich immer noch, also ich sage gar nicht, dass ich das gut finde, null. Ich finde nur, es ist einfach eine sehr, sehr gute Repräsentation japanischer Kultur. Auch der negativen Seiten. Okay. Das kann man so stehen lassen. Ja. Und ich wollte ja auch nur wirklich nur 3 Worte über Tanabata verlieren. Weil ich will nicht einfach. Jetzt haben wir, glaube ich, 30 Worte über Tanabata verloren, höchstwahrscheinlich. Ja. Gut, die nächste Folge Karies. Die haben wir als Folge. Ja, und in ein Schlusswort von mir noch. Das Nachwort zu Tanabata ist auch kacke. Okay, weiter. Das stimmt. Aber das ist auch was Ur-Japanisches. Ja. Dass man einen Konflikt und Widerspruch aufdeckt und sagt, nein, alles gut, wir machen weiter wie bisher, wir brauchen nichts zu ändern. Ah, und dann sagt man genau das. Unsere Lehre ist nämlich, und dann genau das Gegenteil von dem, was gerade gezeigt wurde. Und das ist so die japanische Art, Konflikte unter den Teppich zu kehren, und das haben wir hier in Tanabata, also es ist auch sehr japanisch. Das habe ich in 1000 gesehen. Ich habe es natürlich nicht in Japan gesehen, weil ich Japan aus sicherer Entfernung genieße, aber alles nervig. Und vor allem, niemand ist sympathisch in der Story. Niemand in dieser Geschichte macht irgendwas, in der Tanabata-Geschichte macht irgendwas auch nur annähernd Freundliches. Und das Schöne an den anderen, allen anderen Kurzgeschichten ist das Schöne, die Charaktere sind sympathisch. Und die Karies-Geschichte. Och, das würde ich gar nicht mal. Wie gesagt, fast sehr aus dieser Geschichte. So weit würde ich gar nicht gehen. Also ich glaube, niemand geht da mit bösen Absichten dann. Die sind einfach sehr in dieser Kultur. Ja, spricht mich nicht an in der Geschichte. Alle benehmen sich wirklich nicht toll. Wo ich sehr angenehm überrascht war, ist jetzt die Karies-Episode. Die heißt Vorsicht Karies im Deutschen, glaube ich. Und die Anime- Version davon ist eins von meinen Minus-Tiefst-Episoden. Die habe ich wirklich, wirklich verachtet, weil sie eben die Kinder für dumm verkauft. Und weil sie über Karies einen Haufen, ehrlich gesagt, Unwahrheiten verbreitet. Und das macht die Manga-Geschichte nicht. Vor allen Dingen ist, wenn wir die vergleichen, jetzt die Karies-Geschichte mit der mit Tanabata und der normalen Folge, die wir hatten in Super S, ist die Geschichte im Anime wesentlich sexistischer. Wo wir zum Beispiel diese Szene haben, wo Mamoru plötzlich total abgeht auf die Zahnarzthelferin, die Rolle, die im Manga eben Kenji erfüllt. Ja, und ehrlich gesagt, Kenji ist super in dieser Story, klar. Er träumt davon, dass er seinen Kopf in den Schoß der schönen Zahnarzthelferin legen kann. Aber erstens, es ist ein Traum und zweitens, es ist nicht irgendwie, er geiert nicht, er ist nicht aufdringlich, sondern er ist einfach ein Süßer, er ist in diesen ganzen Geschichten ein Süßer. Ach, ich weiß nicht, ich finde das auch an. Ich finde es nicht er ist schlimm. Immer eine, er ist auch ein verheirateter Mann und ja, klar. Es ist eine junge Zahnarzthelferin. Aber er liegt da und schläft. Es ist passiert in seinem Traum. Wir sehen dann auch plopp im nächsten Bild. Nein, er liegt mit dem Kopf auf der Bank. Er liegt nicht mit dem Kopf auf der Zahnarzthelferin. Ja, natürlich. Trotzdem. Er hat das für mich auch einen negativen Nachgeschmack. Aber ne, das hatten wir eben noch mal viel mehr on the nose mit Mamoru Usagi in der Folge, wo er dann eben danach seine, das ist wieder irgendwie niedlich, wie er seine Entschuldigungsrede übt. Ja. Und erst dann merkt, dass seit Stunden da keiner mehr rausgekommen ist, ein weil er zum Chefstand war. Ein Minuspunkt für Kenji im Manga ist, dass er den Kindern Süßigkeiten kauft, statt sie wirklich zum Zahnarzt zu schleppen. Weil als sie anfangen zu weinen und zu quengeln und sich zu sträuben, kauft er ihnen was Süßes und sagt, dann gehen wir eben morgen. Ja. Das finde ich jetzt nicht so gut, aber dass Kenji oft Herzchen drüber gezeichnet kriegt über den Kopf, wenn er mit den Mädels redet, das ist schon süß. Also, die Basisgeschichte ist natürlich, Chibiusa hat Karies, Usagi hat auch Karies. Und Chibiusas Reaktion auf Karies ist super. Diese antike Krankheit, oh Gott, muss ich sterben? Ich wusste nicht, dass es sowas Barbarisches hier gibt. Ja, ich und die ganze Zeit, ich vermisse das 30. Jahrhundert. Ja. Man sieht im Hintergrund Neo Queen Serenity, wie sie dann eben Süßstofftorte. Genau, die Süßstofftorte mit extra Portion Kalzium und Vitamine. Dass es offensichtlich in der Zukunft Karies nicht mehr gibt. Sowas Barbarisches. Und das finde ich super. Das stimmt. Das stimmt. Auf jeden Fall ist aber auch, großartig ist aber auch das Panel mit Ami-chan, wie sie ihr so richtig doll Angst macht. Ja. Die von den fürchterlichen Bakterien und Streptokokken und Milchsäurebakterien dass sie gerne Zahnarztärztin wäre. Also die Mädels sind so ein bisschen suffisant und machen gerne Angst. Oder Minako, so irgendwann versaut dein Kiefer oder so ein Zeug und denkt sie auch nur so. Ja, das sind halt auch Teenager, ne? Das sind und keine Ahnung. Ich sag, du glaubst doch nicht, dass du da lebend rauskommst. Weißt du nicht, was ein Zahnarzt ist? Und sie sind wirklich heftig. Und das war was, das würde ich gerne jetzt. Rusty hat mich dann so ganz unschuldig gefragt: Wieso haben eigentlich die Leute so Angst vor dem Zahnarzt? Weil er hat keine Karies. Ja. Und ich hatte eigentlich immer einen guten Zahnarzt. Also. Und heutzutage wird den Kids eben auch schon in der Grundschule die Zähne mit Fluorlack lackiert. Und ich denke, das bringt eben das meiste. Ja, das war ultra cool. Also nicht cool war, weil du schon eine Stunde lang nichts essen danach. Das war schlimm für Rusty. Das wäre heute auch noch schlimm. Auf jeden Fall. Wir haben Panels, wo eben dann auch, ich gucke nur noch mal ganz brav, das Zähneputzen erklärt. Ja, und dann, aber das ist wieder da wollte ich dich fragen, was ist das für ein Ikuku-Benehmen? Weil du ja sagst, Ikuku ist eine modellhafte Mutter. Wenn mein 8- oder 9-jähriger Rusty die Zähne nicht geputzt hätte, hätte ich nicht Wochen später gesagt, ja, hättest du mal. Ja, da hätte ich sofort, da habe ich auch sofort nachgetackert und dann wurden die Zähne geputzt. Ja. Das ist eben dieses, was Ikuko immer, sie sagt, ja, mach mal und wenn es die nicht machen, dann ach ja, dann eben nicht. Vielleicht hat sie es nicht gemerkt oder so, das ist eigentlich die andere Sache. Aber das könnte auch, wie merkst du nicht, ob deine Kinder Zähne putzen, weil vor allem dieselbe Mutter, die merkt, dass ihre Tochter ständig weg ist, um die Welt zu retten. Ja. Also das nicht zu merken, dass die Kinder nicht Zähne putzen, glaube ich noch, ist Ikuko hat kein Karies, putzt die Zähne nach jeder Mahlzeit. Ich weiß nicht, was in ihrer Zahnpasta drin ist, dass sie nie mitkriegt, wo ihre Kinder sich rumtreiben. Aber sie ist jedenfalls. Was in ihrer Zahnpasta? Sie putzt ihre Zähne schon sehr regelmäßig, ja. Aber es ist eben auch so, weil eine junge Dame eben nicht mit ungeputzten Zähnen rumläuft. Aber zumindest, also die Fakten hier sind korrekt. Es wird gesagt, Karies ist eine Krankheit. Sie wird durch Bakterien hervorgerufen. Und durch wochenlanges Nicht-Zähne-Putzen kann man Karies natürlich verschlechtern oder kriegen. Und in der Anime ist es eben so, sie haben einmal nicht die Zähne geputzt und sofort waren die ganzen Zähne schwarz zerfressen. Das ist natürlich völliger Blödsinn. Ja. Und dazu kommt eben auch, klar, heute haben wir die Fluorlackierungen. Aber Leute in meinem Alter, wenn es gibt Leute, die kriegen bei der geringsten, die haben einen von genetisch etwas weicheren Zahnschmelz und die kriegen bei den geringsten Kariesattacken tatsächlich krasseste Zahnprobleme. Also da frisst sich das durch den Zahn viel schneller und es gibt Leute, die mehr Glück haben und entweder die Kariesbakterien nicht haben oder den härteren Zahnschmelz. Und man hat uns als Kinder natürlich auch mit Fluortabletten gefüttert. Ja. Und das bringt irgendwie am meisten. Also das erste Loch, was ich hatte, war, als ich mal auf eine fluoridfreie Zahnpasta umgestiegen bin, ein Zahnarzt mir empfohlen ganz, hat. Ganz, ganz empfindliches Thema. Und da können sich Leute darüber aufregen. Ich hatte es schon gesehen. Leute bekriegen, okay, im Internet bekriegt man sich sowieso wegen jeder Kleinigkeit, aber es gibt ich habe mal so einen kleineren Zoff erlebt auf YouTube, wo sich die Leute über fluoridfreie Zahnpasta gestritten haben. Das war... Ja, aber ich hätte eben schon zu schätzen gewusst, wenn man mir gesagt hätte, wenn deine Zahnpasta kein Fluorid enthält, musst du es vielleicht auch anderweitig dem Körper zuführen oder deinen Zähnen. Ja. Weil für mich macht es tatsächlich einen Unterschied, ob meine Zähne Fluorid kriegen oder nicht. Und ich habe eigentlich relativ gute Widerstandsfähigkeit. Ich habe andere Zahnprobleme, ich habe massive andere Zahnprobleme, aber ich hätte eben damals dieses Problem nicht gehabt. Und ja... Okay. Zu diesem Zahnarzt in Juban würdest du aber wahrscheinlich auch nicht wollen. Dieser Zahnarzt ist... Was ist das bitte? Der traditionell... Also wo ich ihn dankbar für diesen Zahnarzt, also seine Methode ist Zähne ziehen, aber wo ich ihn dankbar für diesen Zahnarzt sind diese geilen Bilder, die wir bekommen von Usagi und Tibusa, wie sie ausrasten. So, ne? Mit den Haarknoten irgendwie alle... meterweise weg von ihnen, als sie dann rumschreien. Das sieht sehr lustig aus. Ja, aber Zitat, ist das jetzt... Ich habe ein Zitat von Meso, der Zahnarzt ist ein ziemlicher Metzger. Ja, natürlich. Wie realistisch ist es, einen Zahn zu ziehen mit Bindfaden? Das kannst du nur mit Milchzähnen machen, die sowieso locker im Kiefer sitzen. Ein Zahn, der richtig im Kiefer festgewachsen ist, den ziehst du nicht mit Bindfaden. Natürlich, das ist total, also das ist die große, er hat jetzt die Gruselhaus-Position, die Vampire vorher hatten, ist jetzt der Zahnarzt. Also, ne, das ist null realistisch, das ist einfach, wir haben klammernde Jibusa am Baum. Ja, also ich verstehe es sehr gut, weil ich hatte auch ein paar sehr furchtbare Zahnärzte. Ja. Aber nicht als Kind, da hatte ich das Problem noch nicht, aber später waren sie dann auch überwiegend grotten schlecht. Wir haben jetzt einen, mit dem wir halbwegs zufrieden sind. Ja. Also ziemlich zufrieden. Sehr zufrieden. Und der richtige Bösewicht dieser Geschichte allerdings ist ja gar nicht der Zahnarzt selber, obwohl er eben diese Gruselfunktion übernimmt, der Vampire, sondern die Zahnarztpraxis, beziehungsweise der Geist, der darin wohnt, der Genius Loki. Es gibt den Genius, der ernährt sich von den Qualen der kariesgeplagten Menschen. Genau. Da hat er aber früher gut gelebt, glaube ich, davon. Genau. Bevor und jetzt kommt aber, genau. Und weil die Klinik eben so runtergekommen ist und keiner da mehr hinkommt, macht der Genius Loki dann eine moderne, hypomoderne neue, verjüngt den Doktor, nimmt eine neue Zahnarzthelferin, ist sie dann, und um dann eben mehr Leute anzulocken, die dann aber natürlich im Umkehrschluss dann einfach alle so eine riesige, gruselige Spritze mit auch Geistergeschichten, Gesichtern drin. Mhm. Wir injizieren dir jetzt den Kariesgeist, damit sich alle deine Zähne gleichmäßig Kariesbefall haben. Er hat ja keinen Sinn, nur einen Zahn zu foltern. Genau. Und Jibusa wird ja auch mit sich in Klammern an dem Zahnarzt. Also es ist schon es ist sehr überzogen. Die Comedy ist da. Es ist total überzogen. Alle sind total glücklich. Es ist okay. Zahnarzt, ja. Kenji, Minako, die plötzlich auch mit, weil der mitkommt, weil der Zahnarzt so süß aussieht. Ja. Die alle und auch, als sie ihn besiegt haben und er wieder sich seine alte Gestalt ist und Minako so, ach, sie haben ihn nur verjüngt. Schade. Ja. und Rettung in dieser Geschichte durch Diana. Das ist sehr lobenswert. Ja. Ja. Aber es sind wieder Sailor Moon und Sailor V. Ja, das fand ich schön. Auch hier. Und Fat Shaming. Ja. Die tatsächliche Tage rettet jetzt nicht, dass irgendwelche Leute jetzt glauben, aber... Ja. Ah. Wir sehen am Anfang, wie sie wirklich Berge von süßem Zeug essen. Vor allem was für süßem Zeug? Das ist unfair. Ich will auch ein Stück Kuchen beißen und dann heißt es, aber jetzt bist du fett. Und vorher haben sie sich 3 Tage lang nur von Nachtisch ernährt. Was ich aber wirklich süß finde, hier an der Datei, ne, Sailor Moon, Sailor V, aber Chibiusa auch. Und die Attacke, also das ganze Ding schmilzt durch Zucker. Ja. Also das gesamte Haus. Und ihre Pink Sugar Heart Attack hat endlich einen Sinn. Ja, okay, das ist wirklich. Indem sie die elektronischen Geräte frittiert. Genau, und zwar das ganze Ding zurückverwandelt, weil alles schmilzt. Und das finde ich so süß. Das ist süß. Karies mit Zucker bekämpfen. Ja. Ja. Also die Story ist wirklich wesentlich besser als ihre Anime-Version und ist eigentlich, war wirklich... Es ist süß, es ist wirklich süß. Ja. Snacks danach sind bei Okuko nur noch getrockneter Tintenfisch, rohes Gemüse und getrocknete Sardinen. Und ehrlich gesagt, das sieht gar nicht so schlecht aus. Ja. Ich habe zwar mit rohen Karotten eine Kreuzallergie, leider, aber ich finde das als Snacks vertretbar, aber darauf hätte Okuko auch schon vorher kommen können. Ja. Aber ja, das sind die drei. Das sind die drei Bilderbücher. Und sie sind niedlich, sie sind kurzweilig. Ich finde sie nicht so gut wie die Sachen, die danach kamen. Ja, also die Senshi-Episoden waren halt wesentlich besser. Und der Höhepunkt ist wirklich die allerletzte Parallel-Sailor Moon-Geschichte, die wir ein anderes Mal besprechen. Die in der nächsten Folge. Die ist wirklich gut. Wirklich schön. Aber hier merken wir schon, auch in der Warehouse, was waren denn die Warenhausgeschichte? Naoko Takeuchi erfüllt sich hier so ein paar eigene Wünsche und ein bisschen. Obwohl, ich hatte den Headcanon entwickelt inzwischen, dass einfach Artemis und Luna einfach den ganzen Abend Sailor Moon Merch auf den Markt gedrückt haben. Ja. Wer war schon Artemis früher, der die Sailor V-Dinger verschachert? Und ich denke auch, dass Luna und Artemis da hier einfach nur das ganze Merch rausgebracht haben. Ja, Artemis kennt das ja schon, weil wir haben ja auch den Head kennen, dass er für Sailor V das Merch organisiert und vor allem das Geld. Naja, wir haben ja auch Canon im Manga, da haben wir ja jetzt auch in der Sailor V-Folge drüber geredet, wissen wir ja schon, dass Artemis dafür zuständig ist, dass es das Sailor V-Game überhaupt gab. Ja, eben. Und allerdings nur in dieser einen... Arcade, ja. Aber... Mich würde nicht wundern, wenn das bis dahin in alle anderen Arcades exportiert hat, aber das ist ein Headcanon. Wenn Minako erstmal mitkriegt, dass damit Geld zu verdienen ist, glaube ich, hat Artemis einen neuen Job. Nämlich, du machst das jetzt. Ja. Und ja, doch, das ist, und wenn er dann dasselbe mit Sailor Moon und den Senshi hinterher auch, dann hat er auch mal was zu tun, weil Artemis hat ja nichts mehr groß zu tun später. Leider. Ja. Aber hier haben wir eine sehr heldenhafte Diana-Rolle, die Chibiusa rettet. Und einen heldenhaften Pink Sugar Moon Heart Attack. Ja. Und das kann man echt auch mal haben. Weil außer niedlich zu sein, macht ja sonst auch Diana nicht so viel. Und das ist schon nett. Okay, also man kann sie wirklich lesen. Man muss vielleicht nicht die allerhöchsten Erwartungen haben. Ich muss sagen, also gerade diesen letzten Punkt, es sind ja diese Bilder-Tagebücher. Am ersten Band, in der ersten Geschichte ich möchte auch so eine tolle Kriegerin sein. Ja. Und in der letzten dieser Geschichte ist sie das. Weil sie ist im Endeffekt diejenige, die das, die durch ihre Attacke das Ganze rumgerissen hat. Ja. Deswegen, das finde ich schon schön rund. Bei den drei, okay, muss man schon sagen. Stimmt, das ist schön. Aber ja, damit haben wir alle Kurzgeschichten des Band 1. Genau. Und damit, es ist, die anderen Sachen sind tatsächlich ein bisschen schöner, aber man kann die hier durchaus lesen, es sind so versteckte kleine Schätze drin. Und es ist unterhaltsam. Noch ein Schlusswort von irgendjemandem? Okay. Ich glaube, wir haben es auch. Ich habe jetzt auch alles schon zweimal gesagt. Das schneiden wir dann eh aus.